Auf zum Kampf, sind wir geboren. Auf zum Kampf, sind wir bereit. Deutschlands Einheit, die ist noch nicht verloren. Drum schauen wir mutig in die neue Zeit. Wir wollen nicht, ja nicht, den Bügelknaben spielen. Wir wollen nicht, ja nicht, im Krieg das Schlachtfeld sein. Fremde Truppen gehen aus unseren Kasernen. Erst dann wird Friede für uns Deutsche sein. Es steht ein Mann, so fest wie eine Eiche. Er hat gewiss, so manche Sturm erlebt. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es so vielen Freiheitskämpfern geht. Auf zum Kampf sind wir geboren. Auf zum Kampf sind wir bereit. Deutschlands Einheit, die ist noch nicht verloren.